Funkenflüge der Vernunft hat Haro Zimmermann die nun folgende Sendung über Georg Christoph Lichtenberg überschrieben. Vor 250 Jahren ist der Göttinger Naturwissenschaftler, Philosoph, Kulturkritiker, Schriftsteller und Aphoristiker geboren worden. Als 17. Kind einer Pfarrersfamilie im hessischen Oberramstadt. Keinen witzigeren Kopf hat die deutsche Aufklärung besessen als den weltberühmten Professor Lichtenberg. Und kaum ein Denker aus dem 18. Jahrhundert ist vorstellbar, der heute noch so viele Freunde und Verehrer besitzt wie er. Habe Mut zu denken, nehme Besitz von deiner Stelle. Wo habe ich diese Gedanken her, die ich hier schreibe? Ich bin ein freier Mensch. Meine Landsleute sind ehrliche Leute. Ich spreche, wie ich es denke. Bin ich gegen mich selbst aufrichtig? Und sage mir nicht selbst Dinge nach? Denn das heiße ich so, wenn man noch nicht aufgeklärte Empfindung durch den Verstand rektifiziert und also ans Licht gibt. So kann ich mich überall sehen lassen. Ein falsches Urteil wird mir erst dann zum Gebrechen und nicht zum Vergehen angerechnet. Ist es Wahrheit bei dir, was du redest? Oder ist es vielleicht der Ton des Lustrums, worin du schreibst? Ich sehe tief in meine Seele hinein und ich erkenne, der Gedanke ist ein Produkt meines Systems. Nicht eingeführt, unerachtet ich nicht zweifle, dass er häufig auf anderem Boden wächst. Ich muss in mir selbst eine Freiheit zu denken einführen. Da muss ich Herr sein, oder ich bin gar keiner. Ich muss sehen und hören, vergleichen, aber nur ein Richter muss in mir sein, niemals zwei. Georg Christoph Lichtenberg ehren und ihn dabei ernst, ja womöglich beim Wort nehmen, ist nicht einfach, denn jede Form des huldvollen Angedenkens hat er sich selber und damit uns allen strikt verbieten. Ein Schriftsteller, so sagte er, der zu seiner Verewigung eine Bildsäule nötig hat, ist auch dieser nicht wert. Um eine Bildsäule also kann es nicht gehen, aber vielleicht darum, sich in abgründigen Exegesen der unendlich verzweigten Schreibereien dieses kleinwüchsigen Denkmeisters aus dem Göttingen des 18. Jahrhunderts zu ergehen? Auch dem hat Lichtenberg längst widersprochen. Denn Leute, die sehr viel gelesen haben, machen selten große Entdeckungen, sagte er. Man müsse, so pflegte er immer wieder zu beteuern, mehr sehen als sich sagen lassen. Assoziation. Für nichts Geringeres war also in dieser Sendung zu sorgen, als für eine weitläufige Selbstbetrachtung der Dinge. Lichtenberg ehren soll demnach heißen, sein kolossales Gedankenwerk als einen Spiegel um hinein nach euch und nicht als eine Lorgnette, um dadurch und nach anderen zu sehen. Wer wie dieser Physiker, Astronom, Philosoph, Psychologe, Kultur- und Literaturkritiker, Schriftsteller und Aphoristiker des aufgeklärten Jahrhunderts den gesamten Weltbau als eine Versuchsstätte ansah, in der keinerlei sinnvolle Zielbestimmung der Menschengattung mehr garantiert war, sondern sich alles Inner- und Außerweltliche in unendlich variable und riskante Möglichkeitsformen aufzulösen drohte, der konnte dem damals schon in die Jahre gekommenen Projekt Aufklärung nur einen Sinn zusprechen. Es müsse die richtigen Begriffe von unseren wesentlichen Bedürfnissen ergründen. Freilich, Lichtenberg wusste, dass in Deutschland auf den Fenstern der Aufklärung eine schwere Taxe lag. Denn was half am Ende alles Licht, wenn die Leute entweder keine Augen haben oder die, die sie haben, vorsätzlich verschließen? Dem konnte man nur die äußerste, das Unerklärbare, das nicht voraussehbare, ständig gewärtigende Denkanstrengung entgegenhalten. Warum glaube ich dieses? Ist es auch wirklich so ausgemacht? So hat sich der Zweifler und Ideenexperimentator Lichtenberg zeitlebens selber befragt. Wie kaum ein Denker vor ihm wusste er, neue Irrtümer zu erfinden, hat er überraschende Ideen und Gedankenkombinationen durchprobt, Fragezeichen gesetzt, Abweichungen vom Gewöhnlichen erkundet, widersetzige Möglichkeiten erdacht in der Naturwissenschaft, in der Kultur- und Kunstkritik. Das Schaukeln der Dinge, ihre unergründliche Potentialität, ihre erkenntnismäßige und sprachliche Uneinholbarkeit spiegelt sich denn auch wieder bei den heutigen Freunden und Kennern Lichtenbergs, die aus vielerlei Anlass und Gründen seine Erben sein möchten. Vor allem wohl deshalb, weil das heuristische Hebzeug dieses Lehrers eben nicht vorschreiben wollte, was, sondern wie wir denken sollen. Solche Botschaft ist am Ende des 20. Jahrhunderts, wie es scheint, immer noch oder nun wieder gegenwärtig. So wagen wir denn also diese gegenwartsträchtige Auseinandersetzung mit dem Aufklärer Lichtenberg, bemerken mit Wilhelm Genazzino seine fingerspitzigen Denkspiele, die das Großgetue des modernen Kitschgedankens entlarven. Erleben wir mit Hans Blumenberg Wege seiner gewitzten Gesprächskultur, die den gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb als einen Fundus voller menschlicher Schwächen und Trivialitäten bloßstellen. Verfolgen wir mit Henning Boetius die Okkulation von Weisheit und Karlauer, sehen wir die allerneueste Gescheitheit satirisch in sich zusammenfallen, lächeln wir mit Brigitte Kronauer über jene Pauschalisierungswonnen, mit denen sich das nationalkulturelle Spießertum von heute einlullen möchte. Geraten wir mit Gerhard Neumann in jene lichte Gelehrsamkeit, die keinen fatalen Systemzwang kennt und die den Zauber und das Erschrecken vor uns selber auf Begriffe bringt. Verfolgen wir schließlich mit Urs Widmer und Thomas Rosenlöcher so viele Kehrt- und Seitwendungen des Nachdenkens auch über Politik und Zeitgeschehen, dass wir vielleicht neuen Sinn und neue Empfindlichkeit für das Unbeachtete, das Geringe und das Absonderliche erwerben. Tragen wir also mit Lichtenberg die Risiken dieser auch heute nicht beherrschbaren Wirklichkeit, ihr prekäres Unabgeschlossensein. Warum, so hat Lichtenberg gefragt, sollte nicht unsere Welt das Werk von einem sein können, der die Sache noch nicht recht verstand? Ein Versuch. Georg Christoph Lichtenberg, ein launiger und mutwilliger Lacher, der sich noch heute einer ungebrochenen Aktualität erfreut. Da saß nun der große Mann und sah seinen jungen Katzen zu. Er war ein Pechvogel, geboren als der 18. und letzte Sohn eines Stadtpfarrers in der Nähe von Darmstadt. Als Kleinkind durch einen Sturz buckelig und kleinwüchsig, war er dann doch, wie man so sagt, vom Glück begünstigt. Vielfach in seiner Lebensbahn, Musterschüler auf dem Gymnasium. Alle waren freundlich zu ihm. Er wurde nicht als Zwerg verlacht, bekam ein Stipendium für die Universität Göttingen, war bildungssüchtig, neugierig, studierte Naturwissenschaften, Physik, Erdkunde, Germanistik, Poetik, wurde Dozent, sehr jung Professor, bei den Hörern beliebt, begann zu schreiben, gab jahrelang einen Göttinger Kalender heraus, reiste nach England, wurde Günstling des Königs, ein Freund der Königin, Spielgefährte der kleinen Königskinder. Tollte mit ihnen auf dem Boden prächtiger Zimmer, kam in den Diplomatenstand, ging nach Göttingen zurück, nun ordentlicher Professor, als Wissenschaftler und Schriftsteller berühmt, von den Großen der Zeit, selbst von Goethe, beachtet. Das Glück lief seltsame Wege. Der 43-Jährige sah in den Straßen von Göttingen ein 13-jähriges Mädchen, ein armes, hübsches Kind, das den Passanten Blumen verkaufte. Er, der schüchtern war, sprach es an, nahm es zu sich. Sie kam zu ihm, lebte bei ihm, lebte für ihn, kochte für ihn, war seine begabte Schülerin in allen Wissenszweigen, wurde von den Gattinnen der akademischen Kollegen missachtet. Die Damen wollten nicht mit ihr an einem Tisch sitzen. Es scherte ihn nicht. Es gab einen ähnlichen Fall in Weimar. Sie war sein Glück. Er fühlte es. Ein Geschenk des Himmels, dem er nicht immer glaubte. Sie war jung und starb jung. Er weinte zutiefst ergriffen und heiratete nach dem Trauerjahr nun standesgemäß eine angesehene Bürgerin mit guter Schulbildung. Diese sorgte für ihn, der sich alt fühlte. Als Verfasser von Aphorismen bekannt, die nicht alle aller Welt gezeigt wurden. Die neue Verwandtschaft fand sie anstößig, boshaft. Er trat in den gesicherten Ruhestand und fühlte Lebensschmerz. »Wie geht's?« sagte ein Blinder zu einem Lahmen. »Wie Sie sehen«, antwortete der Lahme. »Wie geht's?« fragte Lichtenberg einen Kollegen, den er als Stoiker kannte. »Ach, immer dasselbe«, antwortete der. »Welche Beständigkeit«, bewunderte Lichtenberg. »Wie geht's?« fragte Lichtenberg, als er den Pessimisten traf. »Schlecht.« »Na, das ist doch nicht das Schlechteste.« Auch den Platoniker fragte Lichtenberg sittenüblich nach dem Ergehen. »Wenn Sie sich erinnern können, wie es mir ging, als Sie mich letztes Mal dasselbe fragten, werde ich Ihnen sagen, ob es mir besser oder schlechter geht.« »Mein Erinnerungsvermögen ist schlechter geworden«, wandte Lichtenberg sich ab. Den Zyniker fragt keiner gern. Lichtenberg tat's trotzdem. »Wie geht's?« »Danke, ich kann nicht klagen.« »Das sollten Sie doch wenigstens versuchen.« »Wie geht's?« fragte er einen Skeptiker. »Das weiß keiner.« Als Lichtenberg einen der in Göttingen grassierenden Ornithologiker traf, stellte er auch ihm die übliche Frage, bevor er auf Wetter und Kometen kam. »Wie geht's, Kollege?« »Sagen Sie mir erst, was Sie mit gehen meinen, dann werde ich Ihnen eine exakte Antwort geben.« »Danke, ich gehe ja schon«, schloss Lichtenberg und ging. Die Empiriker brauchte man, sie waren die besten Ärzte. Als Lichtenberg einen auf der Straße traf, sprach er ihn an. »Wie geht's, Herr Kollege?« Epikureer gibt's immer, sogar in Göttingen am Ende des Vernunftzeitalters. Lichtenberg ließ sich gern von ihnen einladen. Schon an der Tür fragte er, »Wie wird's gehen?« »Ach, genau genommen könnte es nur schlechter werden. Aber besser kann's doch gar nicht sein.« Göttingen wurde die Brutstätte der Phänomenologie. Zu Lichtenbergs Zeit gab es allenfalls Vorläufer. Lichtenberg, physiognomisch, durch Feindschaft scharfäugig, fragte einen, »Wie mag's Ihnen gehen?« »Reduziert, verehrter Kollege, immer reduzierter.« »Und doch nicht reduziert genug zur Wesensschau?« »Sie sagen es.« Auch den einzigen Positivisten, den es am Ort gab und der zugab es zu sein, unter anderem Namen, versteht sich, hielt Lichtenberg mit seiner Frage im Fortschritt auf. »Wie geht es Ihnen?« »Es geht.« »Das sagt mir wenig.« »Ich habe mich nur an Ihre Frage gehalten.« »Gewiss, doch allzu wörtlich.« »Was hatten Sie denn wirklich wissen wollen?« »Wie es Ihnen wirklich geht.« »Es geht, wirklich.« Lichtenberg, jeder weiß es, war ein starker Metaphoriker. Noch Wittgenstein lobte ihn dafür. Die Proto-Metaphorologen umschwärmten den Buckligen. Einen fragte er, »Nun, wie geht's?« »Es geht und geht und geht. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie unterbreche. Gibt es dafür keinen klugen und distinkten Ausdruck?« »Nein, es ist eine absolute Metapher. Es gibt keinen Ersatz.« »Kann man damit denn leben?« »Nein, aber davon.« Thank you. Er trieb einen kleinen Finsternishandel. Mit welcher Raffinesse konnte er eine Weisheit mit einem Karlauer okulieren und beide dadurch veredeln? Wie geschickt konnte er mit einem einzigen Peitschenhieb eine Plattheit kreiseln lassen, so dass sie sich lange aufrecht hielt? Wie witzig und wie boshaft konnte er Licht in die Dinge bringen, Verborgenes aufhellen, weshalb man ihn zu Recht einen Aufklärer nennt. Aber das ist nicht alles. Er trieb auch einen kleinen Finsternishandel. Man sagt, wo viel Licht ist, ist viel Schatten. Lichtenberg trug einen Schattenberg auf dem Rücken. Sein heller Kopf warf ihn. Ein Buckel voller kleiner Finsternisse. Er handelte mit ihnen, und wie jeder gute Kaufmann trug er seine Käufe und Verkäufe in Sudelbücher ein. Ich weiß noch, als ich das erste Mal seinen Laden betrat, schrillte eine Glocke, und ich hoffte, dass sie den Inhaber herbeirief. Aber er erschien nicht. Dafür sah ich, nachdem sich meine Augen an die Lichtverhältnisse gewöhnt hatten, lauter kleine Döschen und Fläschchen voller Finsternisse in den Regalen stehen. Da begriff ich, dass es ein Selbstbedienungsladen war und dass einem der Besitzer vertraute. Sein Gewinn schien darin zu bestehen, dass er den Kunden die Auswahl unter seinen Artikeln selbst überließ und auch, was sie dafür zahlen wollten. Darin steckt eine gewisse Hinterlist. Denn jeder Käufer, der hier seine Lieblingsgeistesblitze heraussucht, entwirft dabei unfreiwillig ein Bild von sich selbst, das aus lauter winzigen Schlagschatten besteht, die insgesamt eine höchst treffende Hogarthsche Karikatur ergeben. Man sieht plötzlich einen Geizigen, einen Kleinmütigen, einen Philister, einen humorlosen Gelehrten, einen peinlich Selbstverliebten, und man erkennt sich selbst darin. Genauer funktioniert es so. Man greift eine Reihe von Fläschchen, deren Beschriftung einem zusagt, nimmt sie mit nach Hause, schüttelt sie, hält sie gegens Licht, schraubt sie schließlich auf, riecht daran. Und nun geschieht es. Die Sprüche, die erst so harmlos witzig waren, steigen als bizarre Geister zur Zimmerdecke und verwirren einen völlig. Man hat zum Beispiel mitgenommen, glaubt ihr denn, dass der liebe Gott katholisch ist? Weil man dachte, dies sei eine äußerst schlagfertige Abrechnung mit dem Dünkel einer bestimmten Art der Förmigkeit, über die man selbst erhaben ist. Nun stellt man zu seinem Schrecken fest, dass dieser Sprengsatz proteische Schatten wirft, die einem die ursprüngliche Position der Überlegenheit schlagartig verdunkeln. Der Spruch lautet plötzlich, glaubst du denn, dass deine Frau dich wirklich liebt? Oder glaubst du denn, dass deine Bücher Literatur sind? Oder glaubst du denn, dass deine Realität wirklich, wirklich ist? Du überlegst mit Angstschweiß auf der Stirn, ob du diese kleine Finsternis nicht lieber wieder zurückbringen sollst. Du hüpfst wie ein Derwisch im Zimmer herum und versuchst, den Flaschengeist einzufangen. Ist es dir tatsächlich gelungen? Hast du ihn wieder in seinem Behälter eingesperrt? Rennst du durch die Straßen in der Absicht, den Finsternisladen wiederzufinden? Gelingt es dir wieder erwarten, reißt du die Tür auf und willst deinen aufsässigen Aphorismus schnell und klammheimlich ins Regal zurückstellen. Diesmal hat das Klingeln den Inhaber leider herbeigerufen. Ein kleiner, buckliger Mann erscheint hinter der Theke, mustert dich lächelnd, entkorkt das Fläschchen, riecht daran, blickt dich an und lächelt wieder. Dann gibt er es dir zurück. Du darfst es behalten, sagt er, ich schenke es dir. Es könnte dir Freude machen, wenn du dich erst einmal gefasst hast, denn ich glaube, es passt ganz gut zu dir. Man bedankt sich höflich und geht beschämt mit der kleinen Finsternis wieder nach Hause. Man stellt sie ins Bücherregal, aber man lässt den Korken drin, jedenfalls vorerst, solange man noch an seine Lebenslügen glaubt. Thank you. Was ist ein deutscher Charakter? Was? Nicht wahr? Tabakrauchen und Ehrlichkeit. Oh, ihr einfältigen Tröpfe. Hört, seid so gut und sagt mir, was ist es für Wetter in Amerika? Soll ich's statt euer sagen? Gut, es blitzt, es hagelt, es ist dreckig, es ist schwül, es ist nicht auszustehen. Es schneit, friert, wehet und die Sonne scheint. Den einfältigen Tröpfen macht er gleich zweifach einen Strich durch die Rechnung. Vom vielfältigen Chargieren eines deutschen, amerikanischen, chinesischen Nationalcharakters hört keine Stammtischrunde gern, weder vor noch hinter dem Bildschirm. Nichts als Komplikationen beim rhetorischen Figurenziehen und Flagge zeigen. Hingegen ist die touristische Kostümierung mit zwei, drei verlässlichen Regionalmerkmalen, zum Beispiel Knoblauchessen und Verlogenheit, auch im Euro-Wetter nach wie vor wünschenswert. Ob aber hässlicher Deutscher oder hübscher Franzose. Die Suppe wird hier nicht nur den Simplifizierern versalzen, die sich mit einem Schablonenset die Nachbarn vom Halse halten und die Außenwelt in Spielregelordnung bringen, sondern auch den Anhängern einer zweiten Pauschalisierungswonne, die eventuell noch dringender Lichtenbergs Einspruch erfordert. Gemeint sind die Vertreter des enthemmt alle eigenen Individualreste niederwalzenden Suhlens im Gruppengefühl. Wir Männer, wir Kreativen, wir Frauen, wir Senioren, wir Individualisten und so weiter. Natürlich kommt auch Lichtenberg nicht ohne subsumierende Begriffe aus, nicht ohne den zärtlichen Gecken, den Narren, den Spitzbuben, den Bauern, den Soldaten, Postillon. Jedoch an Unterscheidung ebenso wie an unideologischer Einzelwahrnehmung interessiert, zitiert er die Etiketten nicht, um möglichst viel in solcher Art Schachteln unterzubringen. Er präsentiert sie, um sie sogleich aufzusperren und ihre Inhalte probeweise zu vertauschen. Wenn er die Menschen nach ihrer Glückseligkeit geordnet, unter die Müller-Esel und Jagdhunde stellt, den großen Gelehrten noch einmal als Maikäfer beschwörendes Kind sieht, von feurigen Mädchen die Körper der schönen Jünglinge beschrieben haben will, wobei er die Jugendlichen keineswegs für vollkommenere Geschöpfe als die Alten hält, und sind sie witzige Köpfe, verdankt sich doch die Hälfte ihrer Geistesblitze den anlassgebenden Dummköpfen. Sind sie zufällig tugendhaft? Konnten sie doch leicht am Anfang von Umständen stehen, die einen Verbrecher machen. Wie man selber das freiheitsfördernde Relativierungsklima verträgt, hängt wiederum von der privaten Wetterkarte ab, denn ich habe oft die Meinung, wenn ich liege und eine andere, wenn ich stehe. Aber wenn ich gerade ehrlich bin und rauche und Lichtenbergs Trost und Kampfsätzchen als Dach mich darunter zu retirieren habe, scheint mir die Sonne, auch wenn es totschlägerische Klischees hagelt. Wenn ich nun auf einen neuen Gedanken, auf eine Theorie gekommen bin, allemal zu fragen, ist denn das auch wirklich so neu, als du glaubst? Dieses ist überhaupt die beste Erinnerung, nichts in der Welt anzustarren. Fast täglich bin ich von netten Menschen umgeben, die klug sind, aber noch lange nicht klug genug. Kaum haben sie ein wichtiges Buch gelesen oder ein Nachtstudio zu Ende gehört, blitzt auch schon die allerneueste Gescheitheit in ihren Augen auf. Dann wissen sie wieder ganz genau, was die Dekonstruktivisten zur Psychoanalyse meinen, wie sich die Aesthesis zur Eutrophie verhält, ob die achromatische Hermeneutik eine Zukunft hat und warum die Postmoderne von Anfang an kalter Kaffee war. Später, lange nach Mitternacht, lagern die frisch gesättigten Durchblicker an den Bars und Theken der Stadt und warten auf halbgebildete Opfer. Die segeln auch bald in großer Zahl in die Lokale. Es sind Damen und Herren, die sich, irritiert von seichten Erlebnissen, die sie in der sogenannten Realität hatten, dankbar an die Lippen der alles erklärenden Abendphilosophen hängen. Es ist zum Davonlaufen oder zum Einschreiten. Die Stunde des wahren Geschwätzes ist natürlich auch die Stunde Lichtenbergs, der seine Klugheit dafür eingesetzt hat, vor der Klugheit zu warnen. Vergeblich natürlich. Mir fallen ein paar Sätze von ihm ein wie der obige, die im Kopf jeden Schlaubergers Furore machen. Nichts in der Welt anstaunen. Das ist bzw. wäre genau die richtige Lektion in der Welt des allzu schnellen Staunens. Aber kaum habe ich den Namen Lichtenberg erwähnt, fährt mir ein flotter Philofax über den Mund. Lichtenberg? Ruft er bedrohlich und begeistert aus. Meinen Sie den amerikanischen Chaosforscher Donald L. Lichtenberg? Natürlich, antworte ich und verlasse die Stätte des raschen Wissens. Wenn ein Buch und ein Kopf zusammenstoßen und es hohl klingt, ist es allemal im Buch? Auf diese Frage hin kann ich nur schmerzlich nicken. Ganze Bibliotheken sind schon mit meinem Kopf zusammengestoßen. Au, mein Kopf, sprach mein Kopf, zum Hohlklang prädestiniert. Zumal auch das Buch ein Produkt deines Kopfes ist, so dass es sich eigentlich bei der Lektüre um den Zusammenprall zweier Köpfe handelt. Doch welcher Kopf hält das aus? Unmöglich, von sich selbst zu denken, nicht ganz klug zu sein. Selbst noch Sokrates' berühmte Behauptung, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist ein besonders gerissener Versuch, besonders weise zu sein. Au, mein Kopf, sprach mein Kopf und fing sofort an, sich zu fragen, ob es nicht doch am Buch lag. Natürlich lag es am Buch, rief er und fühlte sich schon etwas besser. Denn wer will ein Hohlkopf sein? Was aber, wenn der Autor des Buches eine Berühmtheit ist und womöglich Goethe heißt? Oder, gefährlicher noch, unter den literarischen Köpfen als eine Art Geheimkopf gilt? Tritt nicht, wer ihn als Hohlkopf bezeichnet, unmerklich selber als solcher hervor? Ein dröhnender Gedanke. Au, mein Kopf, sprach mein Kopf und fing an, prophylaktisch zu nicken und murmelte, interessant. Donnerwetter, rief er. Und war von sich selbst begeistert, weil er das Buch nun verstand. Wie wir überhaupt gerne lesen, um von uns begeistert zu sein, weil wir noch ein Buch aufschlagen in dieser analphabetischen Zeit. Umso unangenehmer, wenn das gelobte Buch gar zu viele loben, so dass hier und da ein kleines Kunstgezeter entsteht. Denn muss unter so vielen Köpfen nicht auch mancher Hohlkopf sein, wenn nicht gar der eigene? Schon Lichtenberg hat unter 50 Köpfen, die den Homer schön fanden, weil sie ihn nie tadeln hören, kaum einen Kopf gefunden, der ihn auch wirklich verstand. Wohin mit mir, sprach mein Kopf und schaute verzweifelt um sich in dieser Wüste der Geister. So kam ich zur Gegenwartsliteratur. Das gab ein Kopfgeschepper. Indessen aber habe ich mich an das hohle Dröhnen gewöhnt, das mir allmählich als Begleitgeräusch jeder Lektüre erscheint. Als Indiz für wirkliche Kunst. Nur was ich nicht verstehe, kommt mir noch verständlich vor. Nur was mich langweilt, darf ich noch aufregend finden. Wobei unerheblich ist, woher der hohle Ton beim Zusammenstoß zwischen Buch und Kopf rührt. Ja, erst ein gongartiger Doppelhohlschlag garantiert höchsten Kunstgenuss. Esel kommt mir vor wie ein Pferd ins Holländische übersetzt. Mir auch. Aber ich sage es nicht. Ich sage es nicht so. Ich kann es so nicht sagen. Nicht mehr. Wegen den Eseln und wegen den Holländern. Sagte ich es, wäre der Satz nicht von Georg Christoph Lichtenberg, 1780 geschrieben, sondern von mir, 1992 gedacht. Jede Menge Leserbriefe bekäme ich, wegen Diskriminierung von Holländern, von Eseln, von denen, die beides sind. Wo ist die unschuldsvolle Zeit hin, da ein Satz wie dieser einfach nur witzig war? Nichts als witzig, außerordentlich witzig. Da man vielen unzählbaren Vorurteilen freien Lauf lassen konnte, weil die Objekte des falschen Denkens weit weg waren, in Holland oder in China. Ob Lichtenberg einen Holländer kannte? Esel kannte er natürlich, logisch, aber auch sie waren unschuldige Esel. Heute aber? Ich sage, dass der Esel mir und so weiter. Und schon klingelt es. Und ein Holländer steht vor der Tür mit einer roten Rose in der Hand und ist der neue Esel meiner Tochter. Ich bitte ihn herein auf Deutsch und bin sehr höflich. Niemand mehr kann irgendwelche unschuldigen Vorurteile unschuldig ausleben. Und doch brauchen wir die Vorurteile wie der Blitz den Ableiter. Sag mal, alle Bayern sind Mörder. Denk das nur schon mal. Erstens sind nicht alle Bayern Mörder und zweitens ist es Rassismus. Lichtenberg in seinem einsamen Göttingen, er konnte ungehemmt denken, dass die Bayern oder die Mörder oder die Schweizer. Ihm konnte ein Pferd wie ein Esel vorkommen, ins Deutsche übersetzt. Ein Deutscher wie ein Esel ins Pferdische übersetzt. Also beeile ich mich zu sagen, ich liebe Esel. Ich schätze Pferde, ich mag Holländer. Ich komme mit Deutschen aus, mit einzelnen Deutschen, vereinzelten. Und tatsächlich sind Sie eher die, die wie Esel wirken auf andere Deutsche und vielleicht sogar auf manche Holländer. Ich kenne allerdings einen einzigen Holländer nur, Rudi Carrel, und der sieht eher wie ein Pferd aus, vor allem, wenn er sein aus dem Holländischen ins Deutsche übersetzte Rudi Gramm trällert. Ich kenne auch nur einen Esel persönlich, meine ich, von Mann zu Mann. Meine Tochter reitet auf ihm. Von seinem Charakter könnten wir uns alle eine Scheibe abschneiden. Wir Deutsche, wir Schweizer, wir Deutsch-Schweizer. Der Esel geht und geht. Und plötzlich geht er nicht mehr. Keinen Schritt, weil er den Weg als den falschen erkannt hat. Wir anderen gehen natürlich weiter. Auch wenn wir wissen, dass der Weg ins Verderben führt, in den Untergang. Wir gehen allenfalls etwas schneller. Wir sind keine Esel, wir sind keine Holländer. Wir haben jede Menge ins Abseitigste, abgedrängte Vorurteile. So viele, dass unsere Oberfläche regelrecht weltoffen aussieht. Wir sind so verbiestert, dass wir, wenn uns ein Schweizer in einer Frankfurter Rundschau oder in einem Bremer Radio einreden will, dass ein Esel ihm wie ein Pferd vorkomme, ins Holländische übersetzt, nicht hellauf lachen. Wann haben wir das letzte Mal hellauf gelacht? Sondern einen echt betroffenen Leserbrief schreiben wegen Diskriminierung. Wir Ochsen. Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckte, machte eine böse Entdeckung. Neugier und Kehrtwendung, sagt man, sind Merkmale des Krebsgeborenen. Auf der Ausgabe von Stevensons Schatzinsel, die ich als Kind las, war ein geheimnisvolles Eiland abgebildet. Wer würde aus dem Uferdickicht treten? Das Bild weckte Scheu und Erwartung zugleich in dem lesenden Abenteurer. Vor 500 Jahren wurde Amerika entdeckt. Vor 250 Jahren Lichtenberg geboren. Ein Krater auf dem Mond trägt seinen Namen. Ist da so etwas wie eine gerade Linie sichtbar, der Fortschritt der Menschheit? Drei Schritte nach vorn, von der Erforschung der Erde über die Beobachtung des Menschen zu den Namen für die Ordnung der Gestirne? Lichtenberg, ein Kind seiner Zeit, war fasziniert vom Aufbruch ins Unbekannte, vom Abenteuer der Erkenntnis. Was mit der Entdeckung der Kontinente begann, setzte sich fort mit der Entdeckung der Ordnungen der Gestirne und führte zu Lichtenbergs Zeit zur Entdeckung des weiten Landes der menschlichen Seele, des Erkenntnisvermögens selbst, zu Kant. Entdeckung und Umkehrung. Das war es, was Lichtenberg bei Kopernikus und bei Kant faszinierte. Bei den Sonnenuhren steht der Schatten still, sagt Lichtenberg, und die Uhren drehen sich. Und dann? Es ist wohl gewiss, dass die Erde selbst als ein Organ unserer Seele angesehen werden kann. Von Kolumbus, dem Entdecker der neuen Welt, zur ersten und dann zur zweiten kopernikanischen Wende? Solche Gradlinigkeit des Fortschritts hat Lichtenberg immer misstraut. Im Zeichen des Krebses geboren, war er eher der Mann der Kehrt- und Seitenwendungen. So närrisch, als es dem Krebse vorkommen muss, notierte er sich einmal, wenn er den Menschen vorwärts gehen sieht. So begrüßt er denn auch die drei großen K der männlichen Entdeckerfreude, Kolumbus, Kopernikus und Kant, mit dem Entzückensruf »Kolumbus, Kolumbus, überall!« Aber wie ein Echo antwortet diesem der Schreckensschrei vom Amerikaner und seiner bösen Entdeckung. Entdeckung in Gestalt der kopernikanischen Wende. Vielleicht ist es dies, was zu Lichtenbergs folgenreichsten Erkenntnissen gehört. Dass der Augenblick im Abenteuer der Begegnung beides ist, wahrnehmen und wahrgenommen werden, Erkenntnis und erkannt werden, Beglückung und Angst. Der Mensch, der den anderen zum ersten Mal sieht, das Tier, das den Menschen anblickt, das Auge einer anderen Welt, das den Menschen mit Befremden betrachtet. Die Welt, die so schön mit Bäumen und Kraut bewachsen ist, hält ein höheres Wesen als wir, vielleicht eben deswegen, für verschimmelt. Der Amerikaner, der den Kolumbus zuerst entdeckt, das ist die Natur, die ihrem Erforscher ins Auge blickt. Das ist die exotische Kultur, die der Europäischen ihre eigene Befremdlichkeit spiegelt. Das ist der andere Mensch, der plötzlich im Rätselblick des Fremden auf das eigene vor uns steht. Was ist Aufklärung? Hatte Kant gefragt und geantwortet, das Heraustreten des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Für Lichtenberg lautet die Antwort anders, zwiespältiger. Aufklärung ist Zauber und Erschrecken zugleich, die Angst vor dem Fremden im eigenen Auge gespiegelt. Ist es nicht der Riss zwischen Augenwelt und Wörterwelt, wie Lichtenberg sagt? Ist dies nicht immer noch das ungelöste Geheimnis unserer Welt, in der Ethnologie so gut wie in der Naturwissenschaft und Psychoanalyse? Wie werden die beiden, der Amerikaner und Kolumbus, beginnen, miteinander zu reden? So ist es zuletzt das semiologische Abenteuer, das in Lichtenbergs Entdeckung jener neuen Welt erwacht. Der Blick beginnt zu flattern, wenn das andere uns anblickt, der Indianer uns gegenüber und der Indianer in uns. Die Welt kann wegrücken, schreibt Lichtenberg, und die Wörter bleiben stehen. Und er fügt hinzu, man sagt noch Seele, wie man sagt Taler, nachdem die geprägten Taler lange aufgehört haben. Lichtenberg und die Aufklärer, die von 1492, die von 1742 und die von 1992. Sie wollen ein neues Gebäude aufführen, den Himmel zu stürmen, aber ihre Sprachen verwirren sich schon. Lichtenbergs Aufklärung schielt nicht auf Beherrschbarkeit der Welt und nicht auf Beherrschbarkeit des Selbst. Die Antworten, die Lichtenberg sucht, werden nicht der reinen Vernunft abgewonnen, sondern dem Zufall, dem Chaos, der Begegnung, der Fantasie. Sie leben, weil sie die Risiken des Nichtbeherrschbaren nicht scheuen. Lichtenbergs Aufklärung ist noch die unsere. Wir sind es, die Kolumbus entdecken. Um 5 Uhr in der Früh wachte Georg auf. Er spürte den Hustenreiz wie ein kleines, haariges Insekt in sich. Aber es hielt vorerst still. Das Licht vor seinen Augen war gelblich. Es ist, als sei ich in einem Stück Bernstein eingeschlossen, dachte er. Er sah auch die Gesichter einiger Menschen, die sich über ihn beugten. Sie waren durch die veränderte Lichtbrechung ein wenig verzerrt, in die Länge oder Breite verzogen, so dass sie an Hogarthsche Karikaturen erinnerten. Er erkannte Dieterich, Margarete, den Hofrat Richter, und einmal sah er kurz das Gesicht seines ältesten Sohnes. Dieterich rief aus der bernsteinfarbenen Welt einen Text herüber. Georg brauchte eine Weile, bis er begriff, dass es sein Testament war. Zu Erben meines sämtlichen Nachlasses ernenne und setze ich meine 6 Kinder. Georg, Luise, Wilhelm, Agnese, Friederike und Heinrich. Und zugleich meine liebe Ehegattin Margarete Elisabeth, geborene Kellner. Dergestalt, dass solche meinen Nachlass unter sich zu gleichen Teilen teilen sollen. Zugleich verordne ich, dass nach meinem Ableben weder irgendeine Versiegelung noch Inventierung meines Nachlasses vorgenommen werden soll. Meine liebe Ehefrau soll Vormünderin über meine Kinder sein. Er hörte nicht weiter zu. Zum Erstaunen der Zeugen lächelte er wie ein Spitzbube. Sie ahnten nicht, dass er gerade überlegte, wie man, um dem Testament gerecht zu werden, seine 4 Paar Hosen, sein Uringlas oder seine 3 Schlafröcke in 7 Teile teilen wollte. Selbst bei seinen 18 Nachtmützen würde dies schwierig werden, ganz zu schweigen von seinen 3 Spucknäpfen, 3 Nachtstühlen, seinen 2 Paar Schuhen und seinem geliebten Kanapee, das so weit in der Welt herumgekommen war. Nicht einmal die 218 Servietten waren durch 7 teilbar. Er hatte das ganze Inventar im Kopf. Es war erstaunlich, wie arm er bei seinem Ruhm hatte bleiben können. Aber natürlich waren da die Bibliothek und vor allem seine Instrumente. Daraus ließe sich schon einiges Geld für die Hinterbliebenen machen. Die Hinterbliebenen? Er mühte sich wieder, diese Leichengesichter durch den Bernstein zu betrachten. Es war doch sehr die Frage, wer hier eigentlich der Hinterbliebene war. Er musste wieder lächeln. Doch plötzlich spürte er, wie das Insekt in seiner Brust zu vibrieren begann. Er musste stillhalten, um es zu besänftigen. Er fühlte nun, wie man ihn mit dem Kissen hochhob und ihm eine Schreibfeder in die Hand steckte. 2-mal musste er Anlauf nehmen, um seinen Namen in beinahe unleserlichen Zeichen unter das Testament zu kritzeln. »So schlecht habe ich meinen Namen noch niemals geschrieben«, flüsterte er. Jemand hielt sein Ohr an seinen Mund. Natürlich wollten sie seine letzten Worte der Nachwelt bewahren. Er sank wieder in die alte Lage zurück. Eigentlich wollte er sich ärgern über die ganze Umständlichkeit der Situation. Doch er hatte anscheinend vergessen, wie man sich ärgerte. Er kam sich eher beschwipst vor. Es ging also auch ohne Kiras. »Auf das Wohl der schwarzen Prinzessin«, sagte er laut und deutlich. Doch niemand schien es zu hören. Auch hatten sich seine Lippen nicht bewegt. Der Himmel über ihm wurde lichter und weiter. »Nun sterbe ich also wirklich«, dachte er. »Es ist doch jammerschade, dass ich nicht die angemessenen Versuche mit diesem Phänomen machen kann. Hat man je einen Sterbenden elektrisiert? Oder die Luft seiner letzten Atemzüge auf Flaschen abgezogen?« Er schloss die Augen. Dies wenigstens wollte er noch selbst bewerkstelligen. Es wurde jedoch nicht dunkel. Alles war voller grüner Schatten, zwischen denen Sonnenflecken tanzten. Es fiel ihm schwer, voranzukommen. Plötzlich sah er die Treppe. Diesmal war er von oben gekommen. Er ließ sich auf alle 4 nieder und überlegte. Er konnte sich entscheiden, das wusste er. Das Ende würde wie der Anfang sein. Diesmal würde es schwerer werden, da man beim Hinabkriechen leichter den Halt verliert. Er zögerte. Dann wählte er das rechte Knie, weil es das warme war und weil es noch nicht blutete. Thank you. Unter dem Titel Funkenflüge der Vernunft hörten Sie eine Sendung von Harro Zimmermann über Georg Christoph Lichtenberg aus Anlass seines 250. Geburtstages. Es sprach Horst Breiter. Musikalische Gestaltung Christian Höltke. Redaktion Alfred Paffenholz. Die in dieser Sendung verwendeten Texte können Sie nachlesen in einem jüngst erschienenen Taschenbuch. Es trägt den Titel Lichtenbergs Funkenflüge der Vernunft und ist im Frankfurter Insel Verlag zum Preis von 12 Mark herausgekommen.